Kundgabe 6072. Empfangen durch Bertha Dudde am 7.10.1954. Beeinflussung, aber kein Zwang vom Geistigen Reich. Zwang wird niemals vom Geistigen Reich aus auf euch ausgeübt. Und so bleibt es immer euer freier Wille, wie ihr denkt und handelt. Dennoch werdet ihr beeinflusst, sowohl von guten als auch von bösen Kräften. Das heißt, beide suchen ihr Denken und Wollen auf euch zu übertragen. Wogegen sich der Mensch aber Kraft seines freien Willens wehren kann und darum er selbst auch die Verantwortung trägt für sein Denken und Handeln. Die Willensfreiheit wird geachtet. Ansonsten wahrlich die guten Kräfte Übermacht hätten und alle Menschen sehr bald für das Lichtreich ausgereift wären. Der geistige Zustand der Seele auf Erden schon und später im geistigen Reich ist begründet im freien Willen des Menschen. Er kann nicht willkürlich geändert oder verbessert werden durch die Liebe Gottes oder der Lichtwesen. Und darum kann immer nur die rechte Richtung des Willens eine Verbesserung für die Seele bringen, so sie den Erdenleib abgelegt hat und in das geistige Reich eingegangen ist. Ist die Seele unwillig, so ist auch ihr Reifezustand nicht zu erhöhen, wenngleich sich zahllose Wesen des Lichtes darum bemühen. Sie selbst muss wollen, aber sie wird durch Gottes Liebe und Gnade auch im geistigen Reich so geführt, dass ihr Wille sich regt und sich wieder frei entscheiden kann. Und es gibt nur eine Sicherheit für die rechte Richtung des Willens: die Liebe, weshalb auch im jenseitigen Reich nur ein Fortschritt erzielt werden kann, wenn die Liebe geübt wird, die dann auch sicher dem Willen die rechte Richtung weiset. Und so kann wohl behauptet werden, dass immer eine liebende Seele auch den rechten Weg einschlägt, wenn es gilt, sich zwischen zwei Wegen zu entscheiden. Es gibt keinen entscheidenderen Faktor als die Liebe, denn diese ist die göttliche Ordnung. Und jeder bewegt sich daher in göttlicher Ordnung, der sich in der Liebe bewegt. Denn die Liebe ist das Licht, das erkennen lässt, welcher Weg recht ist, so dass der Wille also in gleicher Richtung geht, wohin das Licht strahlt. Darum wird die Liebe immer das Ziel erreichen. Der freie Wille wird immer sich recht entscheiden, weil das Liebelicht Erkenntnis gibt und Kraft. Amen.